Was ist denn das? Podcasting. Was für ein Ding? Na, das Podcast-Ding. Du weißt schon. Kann mir mal einer erklären, warum diese Klimaanlagen immer im Sommer kaputt gehen? Naja, ich will mir das mal ansehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist ja eine Thermik. Hält man ja nicht aus. So warm. Ach, bin einmal bei euch und dann ist so eine Hitze hier. Ey. Oh, was ganz klar das Thema Sollbruchstelle mal wieder aufwirft. Ja, aber ich habe ja gleich gesagt, lass uns in den Keller gehen. Kann man sich duschen und dann ist man 2 Sekunden frisch und dann kommt die ganze Soße wieder. Oh. Will mal einer den Schraubendreher bitte? Was gab er denn? Was hast du den denn? Bin ich nicht. Ah, danke. Oh. Ja, ich glaube, hier stimmt was mit dem Kompressor nicht. Das wird heute nichts mehr mit der Klimaanlage. Was? Ach, scheiße. Oh. Das könnt ihr vergessen, das kriegen wir nicht hin. Na toll. Mann, Mann. Mag noch jemand ein Kaltgetränk? Ich hätte noch Eis zum Anbieten. Möchte jemand? Eis? Eis. Eis? Puh. Immer. Da sitzt eine halbe Stunde auf der Couch und zaubert jetzt ein Eis aus der Hosentasche. Schön. Hast du auch Vanille? Vanille, Schoko und leckere Erdbeer. Ja, ich nehme Erdbeer. Erdbeer. Oh, nehme ich Schoko. Oh. Ich würde sagen, das läuft. Oh ja. Oh, so langsam kommt er gleich. Mit dem Wassereis. Der wollte abnehmen. Ah. Immer auf die Glampen. Nee, das funktioniert überhaupt nicht mit der Klimaanlage. Das haben wir jetzt aufgegeben. Das hat keinen Sinn. Echt nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, dann stell dich bitte ins Eck und wedel etwas Luft. Oh. Wir haben übrigens Feedback bekommen zu der letzten Folge von dem Andreas. Okay. Der hatte da also einiges erörtert und hatte gesagt, dass er digitale Datenstrom als DB, Klammer auf, FS, Klammer zu bezeichnet wird. Mhm. Wobei FS für Full Scale steht. Also er schreibt hier einfach ausgedrückt, 0 dB ist bei der digitalen Audiobearbeitung maximal laut. Voller Ausschlag. Voller Ausschlag, genau. Ja, also mehr geht nicht. Dann übersteuert's. So habe ich das jetzt verstanden. Und okay. Dann hat er noch geschrieben, dass die Geräusche mitunter sehr laut gewesen wären in der letzten Folge und überlagerten also das Sprechen, was wir gemacht haben. Ja, das kommen wir noch zugleich. Da haben wir dann noch ein Wörtchen mitzureden. So. Aber ja. Jetzt gehe ich erstmal kurz mein T-Shirt auswinden und gleich wieder. Ja, soweit ich das auch verstanden hatte, gab es natürlich auch noch ein paar Rückinfos in Sachen, dass das Ganze vielleicht ein bisschen durcheinander war oder ein bisschen zu viel zu den ganzen Themen. Vor allen Dingen mit dem Normalisieren der Audiospuren. Und schlägt hier auch noch gleich ein paar Sachen vor, der Andreas, nämlich da nochmal so ein bisschen ins Thema Audio Drive und Kompressoren, Limiter und ähnliche Plugins eben einzuschreiben. Und natürlich habe ich mir da auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich persönlich denke aber, dass das ein bisschen gleich zu viel wäre. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen vielleicht damit beschäftigen und vielleicht machen wir dann mal so immer Stück für Stück so einzelkleinen Themen, wo man so mal die Funktion, die man so braucht, die auf Phonic auch gleich mit automatisch mit dran hat, wenn man selber mal so einen Podcast machen möchte, was man da so braucht, Exeter, Gate, Limiter, Noise Gate, Expander, Kompressor, EQs und etc., dass man da vielleicht nochmal so immer Stück für Stück so ein paar kleine Sendungen machen. Das wäre jedenfalls so mein Vorschlag gewesen. So am Rand vielleicht, ja. Also ich finde das natürlich gut, dass es dieses Auphonic gibt und fände es natürlich noch besser, wenn ich wüsste, was die genau machen und dass ich dann hinterher halt eben selber zur Not mal was machen kann, wenn ich Auphonic nicht mehr habe, was natürlich keiner denkt oder hofft, dass man dann sich selber helfen kann. Ja, wie das immer so ist bei diesen Web-Diensten. Man hat das ja auch an an großen Suchmaschinendiensten gesehen, dass sie nacheinander ihre kostenlosen Tools abschalten. Da ist das schon sinnvoll, wenn man weiß, was man tun kann. Zumindest wenn man weiß, wo man es nachhören kann oder wie auch immer, ne? Wäre ich euch auch für. Ja, aber so diese Sachen, die wirklich den Podcaster interessieren jetzt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich diese ganzen Filter bräuchte für einen Podcast, also für einen Audio-Podcast. Denkst du denn, MC, dass das grundsätzlich notwendig ist, dass ich diese ganzen Filter benötige? Naja, das kommt immer speziell auf das einzelne Setup generell so ein bisschen drauf an. Also wie klar ist denn der Eingang, wie laut ist denn schon beim Einpegeln das Signal da? Hast du Endstufenrauschen? Hast du Brummen durch deinen Computer, durch deinen Bildschirm, durch irgendwelche Wandler-Geschichten da noch? Das heißt, es wäre vielleicht interessanter, mal so wirklich trotz dessen die grundlegenden Sachen mal so ein bisschen zu erklären, was machen die denn so? Und so, dass man wirklich vielleicht am Ende auch sagt, okay, wenn ich das oder das Problem habe, dann müsste ich wahrscheinlich eher das nehmen und das und das. Fakt ist aber, in der Audiotechnik brauchst du sowieso immer ein bisschen mehr an kleineren Tools, weil diese kleinen Tools immer eine bestimmte Sache in der Audiotechnik bewirken. Und da macht es natürlich Sinn, erstmal zu wissen, wenn ich ein Problem habe, was muss ich da nutzen? Und viele gehen mit dem Normalisieren sehr, sehr stark voran, das natürlich eigentlich Quatsch ist, weil das meiste mit Lautheit macht man mit Kompressoren. Und da muss man wirklich auch vielleicht ein bisschen wissen, was macht denn das? Das heißt, das Thema Schall wäre vielleicht in dieser Gesamtheit schon ein bisschen besser, das überhaupt erstmal ein bisschen näher zu beleuchten. Und so ein bisschen ähnlich wie ein Haus bauen, ne? Stellt sich jeder ganz einfach vor, aber man braucht eben ganz, ganz viele unterschiedliche Geräte und man muss ein bisschen was dazu wissen. Und so ist eben Audiotechnik auch, weil Audiotechnik, da bezwingst du halt wirklich die Physik, wenn man es so will. Und dazu gibt's eben unterschiedliche Plugins und da könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen in späteren Zeiten da so ein bisschen drauf eingehen. Und auch der Georg von Authonic, der hat uns ja hier auch nochmal ein kleines Kommentar hinterlassen und hat auch so ein bisschen gesagt, naja, so ganz war es nicht das Richtige voriges Mal. So ein bisschen war es auch verwirrend für die Leute. Hat uns auch nochmal ein paar Links geschickt. Das mit der Audiotechnik muss man jetzt sagen, wir sind natürlich alles keine Profis. Wir waren einfach nur Podcaster und haben hier halt, wie wir uns regelmäßig treffen, aus unserer Sicht das erörtert, was wir meinen und wie das richtig ist, uns eine Stunde vorher belesen und eigentlich gar nicht auf das Thema vorbereitet. Und das muss ich sagen, jetzt ganz ehrlich, im Moment bereue ich das so ein bisschen oder ich finde es schade, dass gerade du, MC, jetzt rausgerutscht bist bei einem Thema, was jetzt mit Audio zu tun hat, weil du bist unser Fachmann hier und ich finde das klasse, dass du das machst und machen möchtest und das können wir natürlich in einem der nächsten Folgen mal aufnehmen. Also ich finde das sehr interessant und wäre wirklich dankbar für jede Hilfe oder wenn man da irgendwie weiterkommt. Na klar, also wir haben ja auch den Georg nochmal angeschrieben von Authonic. Vielleicht hat er auch mal Zeit, dabei zu sein. Und auch der Andreas, da würden wir uns natürlich freuen, so dass wir mal ein Gespräch führen können über so Kleinigkeiten. Und ich denke, dass es nicht immer nur so einseitig ist von einer Seite, sondern dass es wirklich ein bisschen weiter gesehen werden kann, aber auch nicht ganz gleich auf die brutale physikalische oder mathematische Richtung geht, sondern mal so eine grobe Beschreibung, was man da so alles braucht. Und vielleicht haben die Jungs ja mal Lust, vorbeizuschauen, ne? Ich denke mir so, vielleicht als Überschrift das kleine 1x1 der Audiobearbeitung oder so. Ja, ja? Klar, so einfach sowas in diese Richtung, dass man, ja, das fände ich gut. Wirklich. Ja, müssen wir nochmal schauen. Ne? Ja, dann machen wir echt mal, wenn die Lust und Zeit haben, dann räume ich hier vorher mal auf und dann können wir da auch Fremde reinlassen. Ja, vor allen Dingen müssen wir erstmal die Heizung wieder den Kühler. Also hier ist es ja wirklich, als hätte die Heizung hochgedreht. Und wisst ihr was? Wenn die tatsächlich da sind, ne, dann höre ich zu und nehme das auf, weil ich will das ja nicht vergessen. Ja. Ja, das ist super. Ja? Genau. Dann kannst du das ja vielleicht auch noch mal anderen Leuten vorspielen, ne? Schmeiß es einfach mal in die Dropbox, denn es ist safe. Genau. Ich würde gern noch was sagen, zwecks der Lautstärke im letzten Podcast. Und zwar, es kam ja der eine oder andere eben mit einer, ich drück's jetzt mal vorsichtig aus, Beschwerde, dass eben manche Naturgeräusche zu laut gewesen wären. Oder manchmal eben auch, wie gesagt, ja, das Audio übersteuert hätte. Ich wollte natürlich nur ein Beispiel geben, wie man es nicht machen sollte, ne? Ja, ja. Weil es ging ja um Lautstärke, ne? Ja, eben. Das haben wir auch alle nur so verstanden. Gut, dann haben wir das ja klargestellt. Das Einzige, was ich wirklich merkwürdig fand, ist, dass in einem deutschen Wald ein Affe und ein Elefant rumläuft. Aber okay. Bei der Millionenstadt. Naja, also ich meine, ich bin ja dann schon geflüchtet vor den ganzen Elefanten, die da hinter mir hinterhergewetzt sind. Ja. Also. Beim Raubtierhaus. So. Mal was anderes. Wie macht denn noch ihr das, wenn ihr neuen Content für euren Podcast sucht, zum Beispiel? Oder wie kommt ihr auf neue Themen? Oder ich meine, kurz nicht. Das ist wie, keine Ahnung, ich kann euch irgendwas über Karpfen erzählen und irgendwann habe ich mein komplettes Fachwissen über Karpfen ausgelutscht, dann brauche ich irgendein neues Thema. Wie macht ihr das so? Wie kommt ihr auf neue Ideen, wo ihr denkt, Mensch, das könnte dem Podcast gut ankommen oder erzählt es einfach? Oder? Ja, ich würde zusehen, dass es irgendwie zueinander passt. Wenn du über Karpfen sprichst, würde mir als nächstes der Räucherofen einfallen oder die Los Küche oder irgendwas. Ja. Es könnte ja die Forellen sein oder so. Aber schon habe ich das nächste Thema, siehst du? Schön. Ja, also tatsächlich auch durch eigene Erfahrung, ne? So, was man damit noch in Kontext setzen kann, was man hatte oder so. Philipp ist auch gar nichts mehr, der lutscht immer tiefer in die Couch. Bist du nur da? Ich lutsche noch mein Eis. Okay. Okay. Man neue Themen findet man, wenn man zum Beispiel zu zweit ist, einen Gast zum Beispiel hat, frage ich auch immer den Gast, ob er noch weitere Themenvorschläge hat. Während der Sendung? Nee, nach der Sendung. Gut. Ja, also ich muss sagen, ich meine, es ist halt auch immer sehr podcast-spezifisch, ne, das Ganze. Mhm. Ich weiß nicht, Philipp, erzähl doch mal kurz über deinen Podcast. Ja, ich mache den Bahncast. Ich unterhalte mich mit Menschen über das Thema Bahn. Im Technischen sowie auch die kulturelle Seite, ganz, ganz grob gesagt. Ach stimmt, du bist ja der, wo in der Bahn zu Hause ist. Lokführer. Genau. Mhm. Genau, ich habe im Lokführer gesprochen, wir haben über Signale gesprochen, Fahrwege ist jetzt schon im Podcast erschienen. Okay. Da hast du genug Themen und bei der Bahn gehen die Themen nie aus. Ich wollte gerade sagen. Also selbst wenn es um die Verspätung geht, dann sprichst du mit einem Bahnreisenden. Wenn es darum geht, wie hat die Bahn angefangen, dann sprichst du mit jemandem aus dem, Museum oder so, versuchst da Kontakte zu kriegen. Und was vielleicht auch so interessant wäre, also aus meiner Sicht jetzt, wird eigentlich die Infrastruktur gelegt. Also da muss es ja Leute geben, die Strecken planen. Und es muss ja Leute geben, die zum Beispiel die Schienen legen und was die so an ja Ärger haben oder so. Also das wäre so mein Einfall dazu. Einfach das, was man als Thema hat, so weiterführen. Ne? Ich denke, genau. Das so. Wie viel Netzwerkkabel reißen Sie mal raus beim Aufbaggern in der Woche? Genau, das habe ich in der letzten Folge schon angesprochen und mein Interview da, der Herr Siegmann meinte auch schon, wir könnten da noch einige Themen machen. Wir könnten zum Beispiel eine ganze Stunde reden, wie die Schienen überhaupt befestigt werden. Auf die Bohlen. Genau. Und dann mit dem Nagel festgemacht oder so. Die werden ja wirklich verbunden und verschweißt. Also das weiß ich noch, weil ich wohne hier zum Beispiel an einem Rangierbahnhof. Der ist nicht weit weg von mir. Das sind irgendwie knapp 10 Kilometer an einem großen. Und da habe ich das auch schon von der Brücke aus beobachtet, dass die Jungs da ganz schön schwitzen. Ja, ja. Was mich interessieren wird zum Beispiel, das wäre zum Beispiel aber jetzt nicht bloß bei der Bahn, sondern auch U-Bahn allgemein, diese Verwaltung. Wann fährt welcher Zug auf welcher Schiene und dass es nicht zur Kollision kommt? Ist auch schon im Plan und kommt. Aber das stelle ich mir auch sehr mächtig vor, dieses Thema. Naja, man kann da viele Sendungen draus machen. Hm. Planst du die vorher gezielt oder wenn ich jetzt einen Interviewpartner habe oder sowas, stelle ich mir jetzt vor, ich renne jetzt mit einem Mikrofon los und den ersten, den ich erwische, den halte ich das Ding vor die Nase. Das ist ziemlich schwierig. Bei der letzten Folge bin ich tatsächlich irgendwie, das war geplant, da bin ich dann nach Berlin gefahren zu einem Siegmann. Wir haben uns da getroffen und gesprochen. Die anderen Folgen sind eher spontaner, weil im Bahnbetrieb, die arbeiten halt im Schichtbetrieb. Ich arbeite auch von morgens bis abends. Ich kann halt meistens nur abends, es sei denn, ich habe mal frei. Und da ist das dann eher so, ja, ich habe jetzt gerade Zeit, können wir jetzt mal schnell aufnehmen. Also ich versuche mir vorher immer schon Notizen zu machen, aber eigentlich entstehen die Sendungen dann relativ spontan. Aus Zeitmangel eigentlich. Okay. Ich stelle es mir, was mir jetzt zum Thema Bahn so spontan einfallen würde, jetzt mal abgesehen von der Technik, einfach mal sich in so einen Wagen, also in so einen Waggon reinzusetzen und einfach mal die Leute fragen, na, wo fährst du hin? Und wieso, weshalb, warum? Also, das würde mir so gefallen, so, ne? Also, oder gerade bei einer Verspätung oder so, wenn sich jetzt so ein Zug verspätet um eine Stunde, was da los ist im Hintergrund, ob jemand seinen Flieger verpasst oder jetzt kann er deswegen nicht in Urlaub fahren, lauter so Geschichten halt, ne? Das wäre so das, was mich so interessieren würde, ehrlich gesagt. Auch schöne Idee. Siehst du, und so entstehen wieder, da sind wir beim Thema, neue Podcast-Folgen. Durch Hörer zur Sendung. Ja, durch Anregungen. Selber, oder wenn einem selber irgendetwas über den Weg läuft und denkt sich, Mensch, das wäre jetzt auch noch eine Idee. Ja. Mhm. Es ist schön, wenn man immer so eine Struktur hat und meinetwegen die nächsten 2, 3Podcasts schon weiß, was man da so macht. Aber wenn ich irgendetwas habe, was zu dem Thema passt, was wir jetzt aktuell machen, wie jetzt das mit der Lautstärke, beim letzten Mal, wenn wir jetzt auch recht schnell wieder in dieser Richtung angreifen, dass man das gar nicht zu weit weglässt und diese Sachen, die wir noch im Petto haben, einfach weiter aufschiebt. Also es muss alles auch so ein bisschen zusammenpassen. Das eine kann ja sein, dass es eine Anregung für das nächste ist. So, weißt? Ja gut, aber das sind Sachen, die kannst du machen, wenn du ein spezielles Thema verfolgst, willst zum Beispiel, du bewegst dich ja immer in dem Kreis Bahn, sage ich ja mal. Und wenn du jetzt zum Beispiel an so einem Podcasting wie bei uns, wo man halt so aus dem Leben erzählt, wie bei deinem Podcast, im Endeffekt, du kannst ja nie jede Woche irgendwas total spektakuläres Neues machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich meine, das bis jetzt war für Scheiße, aber ich meine, irgendwann ist das auch zu Ende, ne? Also, nee, das kann ich nicht sagen. Es ist immer mal irgendwas anderes wieder. Also, ist wirklich so. Ob das nun beruflich ist jetzt, ich fange auch neue Sachen an, also irgendwie, dass ich sage, beispielsweise jetzt erkläre ich nach und nach so handwerkliche Tätigkeiten, also was man nun gerade, wie man ein Bad renoviert, wie man eine Heizung wartet oder sowas, also da gebe ich schon auch mal so Anregungen, obwohl man da möglichst die Finger von lassen sollte, wenn man es nicht kann, aber ich erkläre, wie es geht. Achso, das interessiert die Leute auch, ne? Das ist dann wieder eigene Erfahrung, genau. Und dass man da in so einem Personal-Podcast, sag ich mal, keine Themen mehr findet, also ich weiß nicht, das zeigt ja schon der Bastard-Podcast mit seinem, sagen wir mal, fast täglichen Podcasten, dass der immer aus seinem Umfeld, aus seinem Freundeskreis, aus seinem Berufsleben überall seine Themen herfindet und ja gut, der hat nur eine Schnodderschnude. Ich wollte es kurz sagen. Das ist der, wo übrigens so vulgär daherredet, oder? Ja, genau. Ah, okay. Ich habe davon gehört. Alle 2 Wochen seine Webseite neu designt. Okay. Ja, jetzt hat er sich ja mehr vorgenommen. Jetzt ist er ja von WordPress endlich weg, sagt er. Aber okay, das mal so am Rande. Aber der findet auch so seine Themen. Hm. Ich habe das auch schon gemacht bei mir im Podcast zum Beispiel. Ich blätter ganz gerne in Computerzeitungen rum und greife hier und dort denn dort mal ein Thema auf oder wenn man bei der Zeitung ist, jetzt von der Bild zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ist ja keine Zeitung, wissen wir ja alle, aber auch Bild zum Beispiel hat mir schon Anregungen gegeben, da ging das nämlich darum, dass Blinde für GZ zahlen müssen, für Fernseh GZ zahlen müssen, ja. Klar, weil die können ja auch nicht hören oder was. Also schwieriger finde ich es schon echt bei solchen Sachen wie bei dem Podcasting, Themen zu finden, die noch wieder neu sind. Das ist schwieriger, finde ich. Also so das alltägliche Leben bietet immer, immer irgendetwas an Abwechslung. Ja gut, ich meine, mir passiert auch viel, was ich jetzt im Podcast nicht so erzähle, sage ich mal, weil ich mir denke, das sind Themen, die will keiner hören. Okay, klar, die lässt man dann halt sein. Will doch keiner hören, dass ich einer alten Oma über die Straße geholfen habe. Weißt du, ich meine? Ja, das und kannst so du bei Facebook reinschreiben, da interessiert es auch keinen. Oh, schau mal, eine Katze. So. Und wer deiner Meinung ist, muss auf Like drücken. Du weißt ganz genau, dass 95% deiner Freunde das nicht machen werden. Ja, genau. Welche Freunde? Hör auf. Ah, das ist auch der letzte Humbug, wirklich. Ja. Die Welt ist böse und schlecht. Ja gut, aber ich habe mich echt mal hingesetzt und habe mir versucht, eine Art Brainstorming zu machen, um praktisch irgendwelche Begriffe, die wo mich interessieren, alle irgendwie auf den Zettel zu schreiben. Beziehungsweise ich habe das so voll Mindmap-mäßig gemacht. Und ich gucke immer wieder bei Sport, Serien, Englisch und ich schaue mal über die Nachbarin, die sonnt sich. Mensch, dass die hinausgibt bei dem Bereich, das Fremden. Das ist böse, aber nicht schlecht, du. Übelst. Ich mach den Vorhang wieder zu, sonst machen die wunderbar. So. Auf aller Fälle. Die Ideenfindung ist halt immer. Wenn ich mal zum Beispiel ein Podcast-Kollege von mir, der Görg zum Beispiel, der bastelt ständig und macht irgendwie was. Ich meine, der hat immer was zu erzählen, ne? Sag ja mal, mit seiner Hausautomation oder allein schon sei vier Hunde, was er hat. Er konnte ja ständig irgendwas erzählen, weißt du? Und gut, was ich jetzt Neues erzählen könnte zum Beispiel, das wäre jetzt halt, okay, ich bin jetzt im Fitnessstudio. Super. Wie oft war denn das schon? Ne? Also, ja. Ja. So hat man denn öfters was Neues. Ich bin beim Hausumbau, ich kann davon erzählen. Vielleicht interessiert es die Leute, vielleicht nicht. Auch immer so ein Ding, was dann an Feed kommt und so, ob man das weitermacht oder nicht. Man kann Themen aus Lehrgängen, aus der Schule rausfinden. Man kann Themen Hörfunk finden oder so. Also jetzt hier dieses veraltete System hier, UHF und so, Radio. Ach, die Welle. Ja. Wo uns krank gemacht. Ja. Und die schönsten Themen sind immer noch, sag ich mal, so die höhere Anregung, die man wirklich in den Kommentaren drunter hat, wo man dann vielleicht nochmal nachbohren kann oder. Ja, genau. Ich hatte die Tage, hatte ich einen Kommentar bekommen auf meiner Seite wegen hydraulischen Abgleich einer Heizungsanlage. Und das finde ich richtig toll. Also das Thema, das hätte ich niemals angerissen, aber werde ich jetzt die Tage mal aufnehmen, weil wirklich Interesse dafür da ist und ja, finde ich toll. Also das ist natürlich das Beste, was es gibt, ne? Wenn die Hörer aktiv teilnehmen und auch irgendwie Ideen haben. Ja, das sollte das Essentielle sein eigentlich. Also das, worauf der Podcaster oder wovon er ja eigentlich lebt, von dem Feedback. Aber wenn ich höre, ich bin irgendwie 10.000 Mal runtergeladen worden, aber ich habe nicht ein Feedback, dann ist das halb so wenig wertvoll, als wenn sie 100 Mal runterladen und ich habe 3 Feedbacks drin pro Sendung. Also das ist dann ja meines Erachtens wertvoller. Ach, ich habe jede Woche einmal die Hörsuppe drin stehen. Von daher. Dann Pingback. Ja, Pingback, genau. Super. Motiviert. Ja. An dieser Stelle auch schönen Gruß an die Hörsuppe. Und ja. Dankeschön und so. Das ist immer ein gutes Zeichen, wir sind nur rausgefallen. Schön. Ja, aber wie gesagt, das ist halt immer wegen. Auch nicht. Und alles möchten wir dann auch nicht erzählen, also, ne? Kommt halt immer drauf an. Obwohl ich festgestellt habe, dass es beim Ratinger-Podcast keine Hemmungen gibt momentan. Aber da sollten wir vielleicht mal wieder, naja. Das Schweigen der Lämmer, das Eis ist leer. Ja, und es ist immer noch warm. Aber sowas von. Überlege, wie man das zusammenfassen kann, oder hat noch jemand eine andere Idee? Denn im Grunde genommen haben wir den größten Teil, ne? Wichtig ist, dass du dir das, wenn du sobald du irgendwie ein Geistesblitz hast, dass du dir das aufschreibst. Am besten über Evernote oder was der Teufel oder am besten gleich per E-Mail heim oder wie auch immer, dass du es nicht mehr vergisst. Weil ich denke immer so, die meisten Ideen sind so Geistesblitze, die sind dann für genau 3 Sekunden in deinem Hirn, dann sind sie wieder fort. Ja, ganz genau. Mhm. Das mache ich auch für unsere Band. Wenn ich jetzt irgendwie ein Musikstück oder irgendwie eine Melodie im Ohr habe, dann summe ich mir die einfach ins Handy. Dann kann ich es nicht mehr vergessen beim nächsten Mal. Die Notizen deines Nein, Handys. Aber ich... Entschuldigung. Die Idee daran ist, warum nicht einfach eine Voice-Notiz machen? Man braucht ja nicht mal schreiben, wenn es während der Fahrt ist. Man kann ja einfach hier mit dem iPhone einmal eine Taste drücken und schon spricht man das da rein und fertig. Also, das ist richtig kostbar, so Ideen. Also, wenn man die wieder vergisst, ist schon schade, ne? Ja, gut, ich mache ich aber auf Arbeit auch. Ich habe auf Arbeit mir... Wir benutzen ja Outlook auf Arbeit und da habe ich mir so eine Vorlage gemacht und sobald ich irgendwie eine Idee habe, dann tue ich da doppelt draufklicken und dann es ist ja so, dass du bei Evernote dir E-Mails an Evernote schicken kannst, ne? In dein Notizbuch praktisch und es ist schon alles vorbelegt in diesem Template eben, dass es an Ratinger Podcast geht und so und ich im Endeffekt nur noch reinschreiben muss, was ich jetzt für eine Idee hatte und auf absenden und dann geht es nimmer verloren. Das ist dasselbe, wie ich mache. Ich schicke das alles an Pocket, damit das bei mir, also bei Pocket habe ich eine E-Mail-Adresse angemeldet und wenn ich dort was hinschicke über diese E-Mail-Adresse, dann steckt das bei mir im Pocket. Das ist sowas ähnliches wie Evernote. Okay. Ja, bei mir ist es ein bisschen problematisch, sage ich mal. Ich benutze bloß GitHub. Ich habe ja nun relativ viele Ideen, aber meistens habe ich dann so viele Ideen, dass das Aufschreiben schon gar nicht mehr viel Sinn macht. Okay. Also, dann nach einer längeren Zeit dann zu sagen, okay, das ist noch gut und das ist schlecht, ist dann natürlich, wenn du so viele Ideen dann gesammelt hast und manchmal macht man ja wirklich auch den kleinsten Dünnschiss, schreibt man sich irgendwie auf, das dann noch am Ende irgendwie zu filtern, ist schon ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Und ja, das gut, dann auch am Ende zu verarbeiten. Es ist ja nicht bloß das. Das andere ist ja auch, du hast eine Idee und die nächste Frage ist, kannst du es auch umsetzen? Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie voll die tolle Idee hast, keine Ahnung, ich schreibe jetzt hier oder ich habe voll Bock auf irgendwie voll das coole Podcaster-Portal zum Beispiel, ne? Und hätte voll die Ideen, was das an Features haben muss, etc. Bloß ich bin kein Programmierer. Was will man? Ne? Und dann musst du das schon mal wieder hart. Ja. So was dann umzusetzen. My Hammer. Naja, aber ne? Naja gut, aber bei der Themenfindung, also was der Bob sagte, von wegen, ich spreche das kurz in mein Handy rein, über die Voice-Aufnahmefunktion oder den Voice-Recorder oder Dragon Dictation oder ne, da wird es schwieriger. Aber solche Dinge finde ich auch sehr interessant, weil man dann, also wenn man jetzt ein Thema gefunden hat, zum Beispiel aus dem Freundeskreis, Lehrgänge, Hörerzusendungen, Hörfunk, Zeitungen oder so, da hat man ein Gefühl zu dem Thema und da möchte man vielleicht eine Message mit rüberbringen. Und wenn man sich das selber da einmal reinplabbert, dann kann man auch diesen Aufreger vielleicht, den man dabei hat oder diese geistige Idee mal kurz festhalten. Und wenn man sich das vor seinem Podcast dann noch eben anhört, dann hat man vielleicht auch wieder das Gefühl dazu. Du meinst aber die Emotion dann live genau, mit reinbringen. Die Emotion, genau. Und man muss ja das jetzt eingesprochene nicht reinschneiden. Man kann das ja neu aufnehmen. Wobei es dann wieder schwierig wird, wenn das länger her ist, ist die Emotion wieder weg. Ob man sie dann wieder richtig darstellen kann, das bleibt dann fraglich. Also ach du, unsere Kleine, die macht das in der Schule. Wenn der Tag gut gelaufen ist, dann hat's ein Smiley, der lacht. Und wenn er nicht so gut war, dann hat er ein Smiley, der den Mund nach unten verzogen hat. Den könnte man doch dazu malen, oder nicht? Das hat jetzt keiner verstanden. Ja, aber ey. Ey, irgendwie ist immer schiefgelaufen. Ja, einfach ein Smiley dazu malen, wie die Stimmung war da zu dieser Idee. Oh. Okay. Schön. Oh. Bei mir ist aber zum Beispiel gerade das Problem, ich arbeite ja ein bisschen vor für Boogie Boogie 5 und da will ich ja so ein bisschen Geschichten und so ein Kram machen und irgendwann ist natürlich die Geschichte zu Ende und letztlich weiß ich ja quasi dann jetzt schon, wenn ich niemanden finde, den ich quasi interviewen könnte in dem Bereich, dass das Podcast dann relativ schnell sein Ende hat. Wie geht ihr mit solchen Sachen denn dann so um? Du meinst, wenn meine Themenreihe anfängt, oder? Genau, also ich mache ja eine Themenreihe zu einem bestimmten Bereich und der Philipp, der macht ja nun auch zum bestimmten Bereich seine Podcast-Folgen. Mhm. Bei mir ist nun so, ich mache nun so um Geschichte und so weiter und Die Geschichte hat irgendwo angefangen und irgendwann ist natürlich die ganze Sache zu Ende. Was ich halt ganz gerne machen würde, ist natürlich Leute zu interviewen. Die muss man natürlich auch erstmal finden. Wenn man die jetzt nicht findet, dann bandelt da irgendwie, was weiß ich, vielleicht sogar 2 Monate das Podcast rum, ohne dass eine neue Folge entsteht, weil ich einfach niemanden finde. Ne? Genau. Aber die Hörer, die sind ja so, die wollen da ja nun unmittelbar in einem bestimmten Zeitraum eine neue Folge gerne hören. Das Problem habe ich auch. Die Themen sind lang, ich habe einige Themen, aber das Problem ist halt tatsächlich, die richtigen Gesprächspartner zu finden. Mhm. Vor allem, wie findet man die? Also ihr meint jetzt, dass irgendwann die Zeitabstände so lang werden, bis man was Neues gefunden hat, dass die Hörer weglaufen. Genau. Das ist ja unter anderem eine der großen Gefahren, sage ich mal. Wenn du jetzt gerade neu auch angefangen hast und gerade Hörer auch bekommen hast und vielleicht auch schon Feedback bekommen hast. Also ich habe es jetzt beim Kollegen-Podcast erst gesehen. Die waren jetzt 2 Monate nicht mehr da und müssen jetzt wieder volle Kanne Gas geben, damit sie ihre alten Hörer zurückbekommen. Manche haben sogar vielleicht auch den Feed wieder gelöscht. Okay. Ja, das Problem habe ich auch. Gut, aber ich denke mal, gerade jetzt mal bei deinem Bahn-Podcast, denke ich eigentlich schon, dass da gibt es doch genug Bahnforen im Internet, sage ich ja mal, wo man doch mal Werbung machen könnte für seinen Podcast. Hey, passt auf, ich bin der Eisenbahn-Podcast so und so. Wie schaut's denn aus? Wer Lust hat? Die meisten sind aber nicht so gesprächig. Die wollen dann lieber schreiben. Die wollen nicht so gerne sprechen. Ja. Und wenn ich mit Mitarbeitern, also die Deutsche Bahn hilft einem nicht sehr, passende Gesprächspartner zu finden. Das muss man dann über Hinterwege machen und über Mitarbeiter, die zu ihren Vorgesetzten gehen und so. Damit das auch okay. Dann, ja, weil die Mitarbeiter dann immer, bin da ein paar am E-Mails hin und her schreiben, weil die halt natürlich auch erstmal fragen wollen, ne? Bei ihren Vorgesetzten, ob sie es überhaupt dürfen. Nicht, dass da Ärger gibt. Kann man das nicht anonymisieren mit der Andi M aus E? Ja, aber man muss ja erstmal seinen ersten Ansprechpartner, sage ich mal, finden in dem Bereich. Man kann ja jetzt irgendwelche Leute einfach mal so das Mikrofon unter die Nase halten, sage ich mal. Manche sagen, du hast wohl einen Rabbel, ja, verschwinden. Manche hören nicht auf zu reden. Und aber ich sag mal, das ist mehr oder weniger vielleicht kann eine sehr, sehr gute Geschichte sein, was derjenige dann sagt. Mhm. Aber ich denke mal, das ist eher noch so eine Episode, die fülle ich jetzt gerade mal so eben mit eben einem Interviewgast oder so, den ich jetzt gerade gefunden habe. Aber jetzt so die speziellen Themen, die man ja dann aufbereiten möchte, wenn dann immer nur das eine und dasselbe kommt, macht's dir vielleicht auch als Podcaster dann gar nicht mehr so viel Spaß, das weiterzumachen, weil du einfach mit dem, was du eigentlich ja vorhattest, nicht vorankommst. Genau, ich möchte ja dabei auch was lernen. Ich mache diesen Podcast ja auch, um den Bahnbetrieb besser zu verstehen. Eigentlich für mich selber. Ja, das ist das große Problem. Und, hast du dann auch eine Modelleisenbahn daheim? Nee, habe ich nicht. Okay. Aber er treibt sich ständig in Hamburg rum, im Miniaturwunderland. Nee, ich war da nur einmal. Da siehst du. Einmal reicht doch schon. Die ist nur größer geworden über die letzte Zeit. Ja, vor allem habe ich auch nicht alles gesehen. Also die ist ja wirklich sehr, sehr groß. Ja, ja. Aber zurück hier hier von wegen Abstand zwischen Folgen und so. Also ich denke, wenn das ein interessantes Thema ist, was seine Hörerschaft gefunden hat, dann wird die Hörerschaft auch immer wieder erkennen, also wenn sie einen auf den üblichen Social Networks folgt oder beobachtet oder so, wird sie auch immer wieder erkennen, dass eine neue Folge gekommen ist. Also aber ich sage nur 21. August 12 und dann 4. März 13, das sind so Abstände im Lautsprecher von dem Tim. Das schadet ihn, glaube ich, auch nicht. Na gut, da steckt Tim hinter. Der hat genug Werbeplattformen, um da wieder. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein neues Thema. Also das könnten wir im Grunde genommen mal separat aufgreifen, wie man an Interviewpartner kommt. Ja. Fände ich nicht schlecht. Rein, ja. Also das könnte man auf jeden Fall schon wieder aufgreifen. Es ist zwar jetzt im Podcast, aber jetzt hören die Lehrer, die Hörer hören jetzt mal live, wie das ist. Ne? Also man spricht über ein Thema, man kommt auf das nächste und hat wieder eine Idee und so wächst das halt. Ja. Und das ist gut. Wie ist das eigentlich? Ich meine, der Tim zum Beispiel mit seinen Weltraumspezialisten, der ist ja jedes Mal mit einem anderen Interviewpartner am Sprechen. Der hat da auch andere Connections und so, ist klar. Der macht es vielleicht auch für diese Organisation. Aber wie ist das denn, wenn man erstmal sagt, okay, ich habe da einen jetzt gefunden, der wirklich viel erzählen kann, dass ich den so als festen Interviewpartner habe und ab und zu mal jemand anderen dazu nehme, der etwas spezialisiert? Also als Team oder so? Ja, als Team. Wenn man jetzt alleine nicht so richtig das Thema aufgreifen kann, dass man vielleicht zu zweit ist erstmal und guckt, dass man dann Interviewpartner bekommt. Aber wäre in meinem Fall auch wieder schwierig, wenn ich jetzt nur mit einem sprechen würde, weil teilweise über Wochen wir keinen gemeinsamen Termin finden, um aufzunehmen. Da haben wir dann wieder das Problem mit den Zeitabständen durch die Schichtarbeit und durch meine Erwerbsarbeit. Gut, können wir das nächste Mal drüber sprechen. Genau. Ne? Also wirklich, ja. Perfekt. Ja, nur mit einem ist auch schwierig, also tatsächlich schwierig. Ich erinnere mich an Laura Launa aus Opa Harald erzählt. Also okay, das ist so ein Podcast, den ich sehr interessant finde, also wirklich sehr interessant, weil man bekommt, ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich auch gehabt, ihr habt euch mit euren Großeltern über damalige Zeiten unterhalten. So. Ja, klar. Und von diesen Gesprächen ist in der Jetztzeit nichts über. Also man hat das zwar selber mitbekommen, man kann Geschichten weitererzählen, so sind wir ja alle irgendwie entstanden und unsere Gesellschaft, aber so richtig was übergeblieben ist, nicht. Und da hat sich jetzt eine junge Frau hingesetzt und die unterhält sich mit ihrem Opa über die damaligen Zeiten, macht einen Podcast raus. Ja. Dass es Opa Harald dann irgendwann nicht mehr gibt, das ist dann auch klar. Und also eigentlich wäre ich schon fast dafür, dass sie jeden Tag so einen Podcast mit ihm aufnimmt, damit da schön viel Infos rüberkommen, weil ich mag das so. Das ist so ein Stück Geschichte auch. Aber vielleicht kennt Opa Harald da ja noch jemanden, der da auch was zu erzählen hat. Und dass sie sich mit dem nochmal hinsetzt oder so. Man kann den schon irgendwie weiterführen. Die Frage ist dann immer nur, wie werden die Abstände sein, ne? Naja, das ist ja auch, ich glaube, die haben ja gar nicht die Geräte, die sind ja auch geborgt von den Leuten von den Real Lives. Ja, sicher, man kann das Podcast sicherlich dann weiterführen. Die Frage ist, ob es dann noch den Gesamtinhalt hat. Also wie will man dann da weitermachen? Ist halt eine schwierige Frage. Ja, so, es ist ja nicht so, dass ein Podcast weg ist, wenn er denn zu Ende ist. Also muss ja auch Projekte geben, die tatsächlich irgendwann zu Ende sind. Weißt du, wie ich meine? Also so Opa Harald ist so ein typisches Beispiel. Man kann es weiterführen. Ob der Name denn so bleibt, ja, ich würde ihn so lassen, weil Harald kann ja jeder heißen. Ansonsten finde ich bestimmt noch mal ein paar alte Leute, die Geschichten zu erzählen haben, die tatsächlich Harald heißen. Gut, der Bezug zum eigenen Opa ist nicht mehr da, aber ja, selbst wenn das Ding irgendwann ein Ende hat, ich habe auch schon Podcasts gehört, also wirklich von der ersten bis zur letzten Sendung, die längst zu Ende waren, wo es keine aktuellen Folgen mehr gibt. Ich erinnere da mal an den Tackleman und sein Projekt, was er hatte, was mit Ohren zu tun hatte, habe ich furchtbar gerne gehört. Die beiden haben das auf eine Art gemacht, die mich fasziniert hat, die mich lachen gebracht hat, welche von Ohren bluten. Aber das Projekt ist zu Ende, er hat andere Projekte gefunden und ja, dann widmet man sich anderen. Ja, nicht so schlimm. Ja, genau. Wenn keine Themen mehr da sind, dann ist es eben vorbei, ne? Irgendwann, klar. Das ist so eine Sache, komplett auszulutschen und einfach bloß, dass man irgendwie ein Thema hat, noch irgendetwas erfinden, das ist dann irgendwann vorbei und gut, ne? Es gibt ja auch Podcasts, die kündigen an. Es gibt aktuell von uns oder es wird nur 10 Folgen geben oder so und danach ist Schluss. Gibt's ja auch. Das werde ich wahrscheinlich bei Boogie Boogie Five auch so machen müssen, weil ich glaube halt auch nicht, dass ich die Leute dann direkt ans Mikro bekomme. Ja, dann planst du halt mal 5 Folgen. Sagst, Leute, hier so geplant sind 5 Folgen. Das ist jetzt meine Folge 1, 2, 3 und so weiter, wie weit du kommst. Dann gibt's 1, 2, 3 Sondersendungen. Dann ist ein Augenblick nichts da, sag ich mal so. Vielleicht ein Jahr oder so, weil man gerade nichts hat oder anderes zu tun hat. Ja, und dann gibt's ein Reunion. Ist doch auch ganz toll. Machen die Bands doch auch alle. Na klar. So? Also man findet immer irgendwas, auch weiterzumachen. Halt kommt auch immer drauf an, was man macht, ne? Mhm. Ich sag ja, Opa Harald mit seinen weit über 70 Jahren, so schätze ich ihn mal ein. Ich habe da nicht ganz genau hingehört oder ich habe es verpasst, wie alt er nun wirklich ist. Das ist halt, oh Gott, man ist 64, habe ich gerade gesehen. Also opa-harald.de. Das wird noch, also wenn er Glück hat, 20 Jahre, 30 Jahre kann man mit ihm noch podcasten. Also ist noch einiges zu holen, wenn er denn noch was zu erzählen hat. Ein junger Bursche noch. So, aber ich müsste jetzt auch so langsam los. Ich wollte den Kompressor für die Klimaanlage noch besorgen, dass wir das wieder in Gang kriegen. Mach das mal. Hast du eigentlich einen eigenen Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel mittlerweile, klar. Ja. Super. Ich habe hier den einmal gewischt und da habe ich gleich einen Schlüssel bekommen. Na gut, dann Bob, dann schau mal, dass du wenig Gas gibst. Und, na, so, ciao Bob. Ja, haut rein. No, ciao. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Die Podcast-Community.